genau, vielen Dank wieder für die Einladung an den Stura Dresden, besonders auch an David Luis, der jetzt auch zum letzten Mal eine Reihe komponiert hat und sich meinen Beitrag zum Abschluss gewünscht hat. Das Schöne an den Reihen in Dresden, ich bin, glaube ich, das dritte Mal hier von letzten Jahr zum weltweiten Erstarken des Autoritarismus, gibt es auch eine Aufnahme. 2016, wo ich zur Utopie gesprochen habe, ist die leider verschollen, aber das vom letzten Jahr lässt sich nachhören. Da war das Wetter auch noch besser. Es waren, glaube ich, dreimal so viele Leute, die sich mit dem Aufstieg des Autoritarismus beschäftigen wollen, als wir jetzt hier heute hier sind in der Halle, wobei die Stühle immer noch gut gefüllt sind. Es passt also. Zwei Sachen, die ich an der Reihe schön finde. Einerseits, das klang gerade schon bei Tim an, es werden sehr unterschiedliche Positionen vorgestellt. Ich muss dann für meinen Teil auch nicht Sachen wiederholen, die schon referiert wurden. Ich denke, zur Wert- und Ideologiekritik muss ich da heute weniger sagen. Das zweite Charmante ist, dass mit der Einladung schon ungefährer Abstract kommt, was das Thema sein soll. Also da muss ich mir als Referent gar nicht den Kopf zerbrechen, sondern eher, was ich draus mache. Mir war dann das Thema Geschichte, Begriff und Zukunft der Revolution sehr groß erschienen. Und ich bin das Problem insofern angegangen, dass ich es noch größer mache. Indem ich eben tatsächlich auch was zur Geschichte im Kontext der letzten 500 Jahre versuche zu sagen. Daher dieser Titel Reformation, Revolution, Transformation. Das ist auch tatsächlich dem ein bisschen geschuldet. Der akademische Betrieb arbeitet ja gerne mit Jubiläen und 500 Jahre Bauernkrieg 1525 ist was, wozu ich mehrmals dieses Jahr schon eingeladen wurde, was ich dann heute mit nochmal eingebaut habe. Ich werde so ungefähr 40 bis 60 Minuten reden. Ich mache das wie immer frei. Deshalb, wenn mir zwischendurch Anekdoten einfallen, ist es vielleicht länger, aber mehr als eine Stunde wird es nicht werden. Dann haben wir im Anschluss auch noch erstmal 10 bis 15 Minuten Pause. Könnt ihr euch untereinander austauschen, Getränk holen, rauchen gehen oder auch, wenn ihr merkt, ihr seid im falschen Vortrag gelandet und habt noch was anderes vor, ist es mir dann auch immer wichtig, dass Leute nicht aus Höflichkeit dem Referenten gegenüber sitzen bleiben müssen. Dazu diese Pause dann, aber ich freue mich sicherlich auch, wenn wir, wahrscheinlich wird es dann so 2015, 2030 sein, noch in einer Runde zur Diskussion zusammenkommen. Gut. Wenn ich es schon auf die Folie nehme, ich arbeite gerade als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem DFG-Forschungsprojekt mit dem Untertitel zwischen Autoritarismus und Utopien. Also wenn man so will, forschungsbezogen die Brücke zu meinem Vortrag hier letztes Jahr und ein Stück weit zu dem heute. Ich hatte schon angefangen, ich beginne mit der Reformation, also mittendrin im 16. Jahrhundert, im Frühkapitalismus, weil natürlich bereits die Entstehung des Kapitalismus Aufstände, Revolten auslöst. Revolutionen würde ich es da noch nicht nennen, wo sich gegen bestimmte frühkapitalistische Phänomene gewehrt wird. Also die klassischen Motive, die interessanterweise auch ganz am Anfang, da die Brücke zur Utopie, in Thomas Mores Utopia vorkommen, die Einhegung des bäuerlichen Gemeindelandes zugunsten von so einem frühen Handelskapital bereits einiges an Unruhe auslöst und wir quasi so seit 500 Jahren dann auch Aufstände erleben, emanzipatorische wie regressive. Dazu hat Stefan Griegert ja letzte Woche sicherlich einiges gesagt, die darauf reagieren. Das ist in unterschiedlichen Phasen dieser Geschichte mit unterschiedlichen Vorstellungen verbunden, wie sich Gesellschaft eigentlich umwälzen lässt. Ich habe das für den heutigen Vortrag in diese drei Begriffe Reformation, Revolution, Transformation gefasst, wo Transformation für euch wahrscheinlich erstmal so klingt wie so ein zeitgenössisches Modewort. Ich habe tatsächlich die Idee, dass man ausgehend von der kritischen Theorie, und ich sage jetzt auch nicht ältere kritische Theorie, für mich ist einfach die richtige kritische Theorie, da durchaus noch etwas abzugewinnen hätte. Und es ist tatsächlich auch so, dass Geschichtsphilosophie für die kritische Theorie immer eine Rolle gespielt hat, sei es als negative Geschichtsphilosophie, die klassische bürgerliche Fortschrittsparadigmen in Frage stellt, wobei sie auch eine Weile gebraucht haben, sich davon zu lösen, wie wir gleich sehen werden. Oder auch in dem, was ich dann ja stark mache, die kritische Theorie der historischen Gelegenheiten, die kritische Theorie meistens als verpasste Gelegenheiten reflektiert. Bei Themen, die man gestellt bekommt, ist es jetzt auch so, ich habe dazu jetzt kein Buch. Ich werde ein bisschen Schleichwerbung zu anderen Texten einbauen. Aber es ist tatsächlich auch noch Work in Progress und alle klugen Sachen, die ihr sagt, können im Sinne der Wahrheit verwendet werden. Reformation, hier ein zeitgenössischer Kupferstich, auch aus dem Süddeutschen Bauernkrieg von 1525. Also wir sehen schon einen Menschen mit roter Fahne und dem Schriftzug Freiheit in altdeutscher Schrift. Die Fahnen variieren zu der Zeit. Es gab tatsächlich auch Bauernrevolten, die Regenbogenfahne verwendet haben in der früheren Version. Das ist auf einigen Bildern auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich später eins habe. Die Kurzdefinition von Reformation ließe sich ableiten vom lateinischen Reformatio, Wiederherstellung oder Erneuerung. Das ist schon eine bestimmte Art, auf auch geschichtliche Krisen zu reagieren, indem man nämlich weniger das Umbrechende und unvermeidlich Neue daran sieht, sondern sich eher so in seinen Revolten orientiert, dass es darum gehen würde, eine Wiederherstellung, zum Beispiel auch verlorener Rechte einzufordern, was gerade für diesen Frühkapitalismus sehr typisch ist, was wir aber auch heute noch, das gehört zur Ungleichzeitigkeit der modernen Welt, wie Ernst Bloch das genannt hat, in vielen Ländern tatsächlich finden, dass auch traditionelle Lebensweisen gegen den modernen Kapitalismus in Stellung gebracht werden, wie sinnvoll oder hilflos das ist. Darauf werde ich später noch eingehen. Aber erstmal so die kurze Übersetzung Reformation, Wiederherstellung, Erneuerung zur ersten Orientierung. Max Horkheimer, dessen erstes große Buch tatsächlich sich auch mit bürgerlicher Geschichtsphilosophie befasst. Ich weiß nicht, ob das schon zur Sprache kam in dieser Reihe von 1930. Er kommentiert dann tatsächlich auch relativ am Anfang seines Werkes eben diese Revolten im beginnenden Frühkapitalismus. Interessanterweise auch mit Rückgriff auf die Utopia von Thomas Morus. Ich zitiere Horkheimer 1930. Zur Zeit des Thomas Morus hat in Deutschland ein vom englischen Kanzler selbst verabscheuter Mann mit gänzlich ungeeigneten Mitteln ein solches von vornherein aussichtsloses Unternehmen begonnen und ist mit ihm gescheitert. Im Uniseminar würde ich jetzt wahrscheinlich raten lassen, um wen es sich handelt. Ich spare mir das an der Stelle heute mal. Die Rede ist von Thomas Münzer. Das Horkheimer-Bild ist ein wenig, also ich habe mich für seine Rektoratsrobe entschieden, weil es ein wenig an das Kupferstichbild von Thomas Münzer auch erinnert. Thomas Münzer war Theologe und hat sich natürlich auch in seiner Begründung dessen, was damals Reformation oder Bauernkrieg hieß, an dem orientiert, womit er arbeiten konnte, mit dem christlichen Glauben und der Bibel. Und in Münzers Worten wäre genau dieses aussichtslose Unternehmen, wie Horkheimer später befindet, das folgende. Wir haben es auf die Wege richten wollen. Omnia sunt communia, also ist lateinisch für alles ist allen oder alles für alle. Und sollte einem jeden nach seiner Notdurft ausgeteilt werden. Also es ist, wenn man so will, ein frühes sozialrevolutionäres Motiv, was sich ja später dann auch in der Ideengeschichte des Marxismus wiederfindet, dass Friedrich Engels zum Beispiel mit Marx zusammen immer der Überzeugung war, dass dieser Bauernkrieg eigentlich das einzig interessante Ereignis der deutschen Geschichte gewesen sei. Genau, und diese Vorstellung von Gütergemeinschaft, wie wir sehen werden, ist aber durchaus so eine halb traditionelle, halb moderne. Also ob man es Frühkommunismus nennen möchte, wäre vielleicht eine Frage für die Diskussion. Begründen musste das Münzer zu seiner Zeit, wie gesagt, theologisch, um auch natürlich gerade den aufständischen Bauern und Bäuerinnen eine Legitimation zu geben. Das liest sich bei ihm folgendermaßen: Gott hat die Herren und Fürsten in seinem Grimm der Welt gegeben und er will sie jetzt wieder wegtun. Also das klassische Argument, die feudale Herrschaftsordnung ist Gott gewollt, lässt sich natürlich in der Logik nur kontern, indem man sagte, hat Gott gewissermaßen seine Meinung geändert. Soweit die Theologie. Und die Praxis soll das dann beweisen. Für Horkheimer ist das, ist ein bisschen schlecht zu lesen, ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch. Ich glaube, das ist der Widerspruch zwischen PowerPoint und Open Source. Ich kriege es aber auch auswendig hin. Für Horkheimer ist es zunächst Ausdruck einer ohnmächtigen Sehnsucht nach dem, was Horkheimer 1930 das Endziel nennt. Während die Individuen leiden, so Horkheimer, an einer für den Fortschritt notwendigen Periode der geschichtlichen Entwicklung. Also da geht Horkheimer 1930 tatsächlich noch davon aus, diese Bauernaufstände waren zu früh, die wollten den Kapitalismus abschaffen, bevor er eigentlich sich durchgesetzt hat. Es ist für Horkheimer natürlich aber auch ein geschichtsphilosophisches Problem, weil im Nachhinein den Leuten der Geschichte zu sagen, ihr seid zu früh geboren, wieso wartet ihr nicht noch 300, 400 Jahre ab? Es ist für leidende Menschen schwierig. So. Und gerade diese Durchsetzungskrisen des Kapitals bedeuten ja auch nicht, dass alle Leute, die vorher Leibeigene oder freie Bauern waren, auf einmal einen Job in der Fabrik bekommen, sondern eher, dass sie von ihrem Land vertrieben werden und versuchen, sich dagegen zu wehren. Aber zumindest hier steckt in der frühen kritischen Theorie auch noch so ein Fortschrittsgedanke drin, wo mit einer an Marx angelehnten Notwendigkeit historischer Abläufe argumentiert wird. Dieser Bauernkrieg, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über Revolution reden, ist dann natürlich auch militärisch gescheitert. Es hatte unter anderem damit zu tun, dass sich viele Bauernhaufen sehr lokal orientiert hatten. Also es hat meistens gereicht, die lokalen Fürstenburgen niederzubrennen und zu plündern und dann davon auszugehen, damit ist der Adel besiegt und sie können so eine Art bäuerlichen Dorfkommunismus einführen. Im Endeffekt in den großen Schlachten war es dem Adel durchaus möglich, Söldnerheere zusammenzustellen und diese Revolten dann auch niederzuschlagen. So gesehen wurde aus der Reformation von Kirche und Alpenrecht letztlich nichts, außer der Spaltung der Institution Kirche. Ob man dabei bleiben sollte, wie Horkheimer das macht, das ist der notwendige Ausgang. Die mussten ihre Schlachten verlieren, damit der Kapitalismus sich durchsetzen und dem Sozialismus die Bahn brechen kann, heute noch halten kann. Oder ob wir nicht da vielleicht auch an Kairos eine Gelegenheit 1525 gehabt hätten, würde ich an der Stelle noch ein Stück weit mit in die Diskussion nehmen. Um diesen Unterschied zwischen Reformation und Revolution nochmal genauer zu markieren, weil es liest sich ja durchaus einiges an diesen alten Schriften revolutionär. Das wird jetzt auch in der Aufarbeitung, nicht nur in der Geschichtswissenschaft häufig so eingeordnet. Also Peter Blickle nennt es immer die Revolution des gemeinen Mannes. Im Dezember gibt es in Oldenburg nochmal eine Konferenz zur Philosophie des Bauernkrieges. Ich glaube, dass der Revolutionsbegriff da tatsächlich falsch ist und erst zum späteren historischen Zeitpunkt sinnvoll gebraucht werden kann. Auch dazu ein paar Punkte. Es gab durchaus eine Reihe von Forderungen, die in diesem Bauernkrieg im Rahmen der Reformation aufgestellt wurden, die auf eine Neuordnung in hinsichtlich einer bäuerlichen Republik ausgerichtet waren. Die bekanntesten sind die sogenannten Meininger Artikel. Da habe ich euch ein paar Auszüge mitgebracht. Ich werde die nicht im Einzelnen vorlesen, sondern eher so eine bestimmte Stimmung oder Richtung der damaligen Kritik versuchen klarzumachen. Also wurden Sachen gefordert, für die wir uns jetzt nicht mehr unbedingt auf die Barrikaden stellen würden. Die freie Pfarrerwahl so zum Beispiel und auch die direkte Finanzierung des Dorffahren durchs Dorf, was dann auch verbunden werden soll mit der Abschaffung des Zehnten, also das alte Kirchenrecht. Man gibt den zehnten Anteil des Erwirtschafteten ab, um die Kirche zu erhalten. Da wurde tatsächlich gefordert, sie wollen die Leute, die ihnen auslegen, worin jetzt Gerechtigkeit bestehen soll, auf der Welt selbst bestimmen. Das ist ein durchaus frühdemokratisches Element. Bleibt aber noch bei Reformationen der Kirche im eigentlichen Sinn. Dann haben wir eine ganze Reihe Forderungen, die durchaus nach Reform im modernen Sinne klingen. Die Freiheit von Jagd und Fischerei, die Begrenzung des Frondienstes auf ein vernünftiges Maß, die Verringerung von Strafen auf das alte Maß. Also da finden wir auch diesen Bezug, dass auf die Krise der mittelalterlichen Ordnung eigentlich nicht nur reagiert wurde mit Überwindung im emanzipatorischen Sinne, sondern teilweise auch mit Wiederherstellung, Reformation im klassischen Sinne, indem eben alte Maße, alte Regeln wieder eingehalten werden sollen. Das ist aber ein ambivalenter Aspekt. Und es gab durchaus auch Punkte wie bäuerliche Forderung, Abschaffung der Leibeigenschaft, also auch ein frühes Klassenbewusstsein von Leibeigenen, die ihre Stellung negieren wollten. Also das, was Marx später vom Proletariat erwartet hat. Rückgabe des Gemeindelandes an die Gemeinde. Aber auch durchaus prokapitalistische oder pro-frühkapitalistische Momente, nämlich der freie Handel, der den Bauern erlaubt werden soll. Das wäre dann durchaus in Horkheimers Linie des notwendigen Fortschritts. Es gab, wenn man sich das nur kurz vor Augen hält und auf sich wirken lässt, eine ganze Reihe von bäuerlichen Aufständen das Mittelalter durch und die frühe Neuzeit entlang. Dieser Fokus auf 1525 ist dann tatsächlich eher diesem Jubiläum geschuldet. Das hatte ich auch schon erwähnt, gerade die marxistische Geschichtsphilosophie lange beschäftigt. Engels hat da ausführlich zugeschrieben, Marx hat sich da intensiv mit beschäftigt. In seiner im eigenen, etwas blumigeren Art gibt es auch von Ernst Bloch ein interessantes Buch über Thomas Müntzer als Theologe der Revolution, wo eben auch genau ein bisschen diese begriffliche Ungenauigkeit drinsteckt, also eine Überdehnung des Revolutionsbegriffs, was ich ja jetzt versucht habe zu zeigen, warum man es eher mit Reformation besser fassen kann. Denn Revolution bedeutet nochmal was anderes und ist eigentlich auch eher ein Begriff einer späteren Epoche. Die heutige Hauptbedeutung, so die kürzeste Definition, gewaltsamer politischer Umsturz, kam tatsächlich auch erst aufgehend von der französischen Revolution im 18. Jahrhundert auf. Also wenn Bloch von Müntzer als Theologen der Revolution spricht, hätte Müntzer nicht verstanden, was dieser Titel bedeutet. Also er hätte sich natürlich verstanden als Reformator, der das Recht der Bauern auf ihr Land und so weiter und eine Wiederherstellung des mit dem Christentum eigentlich gemeinten, nämlich die Abschaffung des Adels und die Gleichheit aller Menschen. Also als eine unabgegoltene Utopie einfordern würde. Genau, Revolution, ausgehend von der Französischen Revolution zunächst auch als bürgerliche Revolution. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt in der geschichtsphilosophischen Entwicklung, dass der Marx dann quasi diesen Move macht, diesen Revolutionsbegriff auch für die Arbeiterinnenbewegung übernehmen zu wollen und den dann auf ein anderes Fundament zu stellen. Bei Marx geht es ja nicht mehr darum, zu predigen, wie Münzer das gemacht hat. Es ist Gottes Wille, dass allen alles gehört und die Menschen gleich sind unter der Regenbogenfahne. Sondern Marx versucht das ja gerade auch nach der Enttäuschung, die er selber hatte mit der 1848er Revolution, auf ein Fundament im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie zu stellen. Daher zu diesem Hintergrund, kurzes Zitat aus dem Kapital, die Produktions- und Verkehrsmittel, auf deren Grundlage sich die Bourgeoisie heranbildete, wurden in der feudalen Gesellschaft erzeugt. Also ist auch nochmal wichtig, glaube ich, dass man bei Geschichtsphilosophie dann nicht auf so ein ganz plattes Stufenmodell verfällt. Feudalismus von bis und Kapitalismus von bis und am besten mit so einem Gründungsdatum. So, sondern Marx macht schon klar, das, was er später Kapital nennt, entwickelt sich heraus aus den traditionellen Lebensweisen. Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die Verhältnisse den schon entwickelten Produktivkräften nicht mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich in ebenso viele Fesseln. Sie mussten gesprengt werden. Sie wurden gesprengt. An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der ihr angemessenen gesellschaftlichen und politischen Konstitution, mit der ökonomischen und politischen Herrschaft der Bourgeoisie. Das ist nochmal interessant für den Revolutionsbegriff bei Marx, dass er eigentlich, gerade weil er die Ökonomie so ernst nimmt, davon ausgeht, die Ökonomie war im Grunde schon tendenziell kapitalistisch und das, was die Revolution macht, ist nur der politische Nachvollzug, indem man eben rechtliche und politische Formen schafft, die dieser Wirtschaftsweise angemessen sind. Das kann auch möglicherweise als Korrektiv dienen gegen so einen Revolutionsbegriff, der sehr voluntaristisch argumentiert, wie wir es heute kennen, in linken und linksradikalen Kreisen. Revolution ist halt, weil wir es wollen und weil wir Revolutionäre sind. Also da hätte man Marx nicht kommen müssen mit solchen Argumentationen. Und genau diese Überlegungen der Herausbildung der nächsten Gesellschaft in der vorangehenden Epoche ist auch was, was die kritische Theorie, in dem Fall wieder Max Horkheimer, von dem gibt's einfach die schönsten Fotos, sehr klar übernommen hat. Das auch sehr betont in seinem Aufsatz Grundlegend traditionelle und kritische Theorie von 1937, wenn er über die bürgerlichen Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert spricht. Damals hatte eine neue Gesellschaft sich bereits im Rahmen der alten entwickelt. Es galt, die schon vorhandene bürgerliche Wirtschaft aus den feudalen Hemmnissen zu befreien. Das heißt, wir haben bereits die Entwicklung bürgerlicher Produktionsmittel im Feudalismus und die Revolution als Konstitution des Parlaments, also die Etablierung neuer Institutionen als der eigentliche revolutionäre Prozess. Das bringt dem Marxismus auch gewisse geschichtsphilosophische Schwierigkeiten ein, dass sich Marx da so eng an der bürgerlichen Revolution orientiert, weil es lässt sich ja sehr schlecht aus Proletariat übertragen. So, also die bürgerliche Klasse war in der Lage, ihre Wirtschaftsweise gegen den Feudalismus durchzusetzen, noch bevor sie das dann in der Gründung bürgerlicher Staaten auch institutionalisieren konnte. Wie im Kapitalismus eine proletarische Produktionsweise entstehen soll, wenn man ja gerade von den Produktionsmitteln durch Recht und Staatsgewalt ferngehalten wird, es ist tatsächlich ein Problem, so, für das auch Marx nicht wirklich gute Antworten gefunden hat und an dem auch die kritische Theorie lange laboriert. Aber bleiben wir nochmal beim bürgerlichen Kern des Revolutionsgedanken, die Gründung einer bürgerlichen Republik. Ein sympathisches Beispiel finde ich da immer Mainz, da mache ich dann auch einen kurzen Ausflug doch zur Ideologiekritik und zum Nationalismus. Mainz hat 1792, 93 zur Republik erklärt und um Anschluss an Frankreich gebeten. So, und haben tatsächlich entschieden, deutsche Sprache, deutscher Gesang hin oder her. Die politische Ordnung ist wichtiger und wir wären doch jetzt lieber Franzosen tatsächlich. So, durchaus auch aus antinationaler Perspektive eine interessante Überlegung. In den Dekreten, die sie dann veröffentlicht haben zur Gründung, zur Konstitution der Mainzer Republik, also jede Revolution endet im besten Fall mit einer Konstitution, mit einer Neuverfassung der gesellschaftlichen Ordnung, wo sie im Artikel 1 ihres Dekrets erklären, der ganze Strich Landes von Landau bis Bingen, der jetzt auch an diesem Konvent teilnimmt, wird jetzt einen freien, unabhängigen, unzertrennlichen Staat ausmachen, der auf Freiheit und Gleichheit gegründeten Gesetzen gehorcht. Artikel 2, der einzige rechtmäßige Souverän ist das freie Volk, erklärt durch die Stimme seiner Stellvertreter. Und zwar erklärt er allen Zusammenhang mit dem deutschen Kaiser und Reiche für aufgehoben. Also Mainz tritt quasi aus dem Deutschen Reich aus, mit der Perspektive, sich der Französischen Republik anzuschließen. Und da hat man natürlich auch wieder gewisse Parallelen. Man hat bei der Reformation in ihrem revoltierenden Anteil eine bäuerliche Klasse mit einer bäuerlichen Republik als Zielpunkt. Hier haben wir eine bürgerliche Klasse mit einer bürgerlichen Republik, die sich eben als freier Staat versteht, wo Rechtsgleichheit und Stimmengleichheit bei der Repräsentation gegeben sein wollen. Genau die Punkte, die Marx ja dann auch zum Beispiel in seiner Kritik des hegelischen Staatsrechts kritisiert als formale Gleichheit. Armen wie Reichen ist es gleichermaßen verboten, unter Brücken zu schlafen, rechtlich. Arbeiterinnen wie Kapitalistinnen nehmen an Wahlen teil, spätestens in modernen durchgesetzten kapitalistischen Staaten. Ihr Einfluss in Politik, ihre Machtposition bleiben trotzdem real ungleiche. Das wäre das Problem des Staatsrechts und Politikfetischismus. Kriegert 2007, Neupart 2013. Auch das ist eine andere Geschichte, die wir hier nur streifen können. Ich hatte schon angedeutet, diese Übertragung, die Marx macht und die er quasi auch noch mitnimmt aus geschichtsphilosophischen Debatten seiner Zeit, wenn es denn eine bürgerliche Revolution gegeben hat, muss es doch jetzt, da wirkt wahrscheinlich auch der Hegel noch nach, zur Aufhebung der neuen Widersprüche auch eine neue proletarische Revolution geben, die sich natürlich im 20. Jahrhundert nicht so entfaltet hat, wie Marx sich das vorgestellt hat. Jetzt abgesehen, schlimm diesen Satz mit abgesehen zu beginnen, aber tatsächlich abgesehen von den schlimmeren faschistischen nationalsozialistischen Tendenzen, ist das, was wir an Revolution im 20. Jahrhundert hatten, die interessanterweise jetzt ja in den roten Gruppen auch neue Fans finden, also die beim Versuch, das 20. Jahrhundert zu verlassen, irgendwo zwischen dem 19. und 20. wieder herauskommen, wenn sie sich dann eben beziehen auf das, was stattgefunden hat. Und ganz neutral politikwissenschaftlich-historisch stellt man schnell fest, dass sich diese Revolutionen stets gegen Autokratien richteten. Manchmal daran scheiterten oder siegreich waren. Das wäre das Modell der russischen Oktoberrevolution, was im Staatssozialismus geendet ist und 1927 im Stalinismus. Oder sie verlieren gegen Autokratien. Die sympathischere Revolutionsgeschichte der anarchistischen Bewegung mit dem Höhepunkt Spanien 1937. Aber das ist auch natürlich schon ein Stück weit im Widerspruch zur klassischen marxistischen Geschichtsphilosophie. Wie Marx und Engels sagen, die Revolutionen können eigentlich nur dann erfolgreich sein, wenn sie in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern passieren, also Länder manchmal USA, Deutschland, Frankreich, England mindestens. Und dann aber bemerken müssen, gerade wo diese Länder sich demokratisch-parlamentarisch verfassen, passieren schlicht keine Revolutionen. Es gibt nun in diesem Feld marxistische und kritische Theorie auch Leute, die sich durchaus auch mal so Gedanken machen über handfeste Fragen wie Militärtechnik. Also wir sehen ja hier unten bei dem Bild Spanien 1937 auch bewaffnete Menschen vor so einer Barrikade aus Stein, in der Hoffnung, damit den von Franco geführten Faschisten und der deutschen Luftwaffe dem Invasionsheer von Mussolini widerstehen zu können. Aus der Not geboren, aber relativ chancenlos. Und ich glaube, da kann man auch ansetzen, bei dem Punkt, einer heutigen Linken ihren Revolutionsmythos auszutreiben. So, wo es halt häufig wirklich eine Pose oder eine Rede ist, wozu gerade so eine Barrikadenromantik gehört. Wobei, also das, was Autonome heutzutage auf die Straße werfen, noch nicht mal Barrikaden sind, sondern das ist brennender Sperrmüll. So, wenn ihr eine gute Barrikade sehen wollt, der Herr Semper, der war später der Erbauer der Semperoper in Dresden. Der hatte 1848 mal eine richtig schöne 3 Meter hohe, 2 Meter breite Mauerbarrikade gebaut, mit der man Artillerie aufhalten kann. Das ist was anderes als eine brennende Mülltonne. Und auch diese Art von Barrikade wird irgendwann fragwürdig. Also Engels schreibt schon 1880, 1890 rum. Es wirkt bei fortgeschrittener Militärtechnik auch die Barrikade eher moralisch als materiell. Also die Annahme, moderne Armeen ließen sich im Barrikadenkampf besiegen, weil das halt noch zur Französischen Revolution gehört und weil man das halt so macht, ist Kitsch. Und wird schlimmer. Als zweiten Militärexperten habe ich den Theodor W. Adorno ausgewählt an der Stelle, der auch kommentiert im quasi Reenactment des Barrikadenkampfes in Paris am Mai 68. Gegen die, welche die Bombe verwalten, sind Barrikaden lächerlich. So, ich glaube, das muss man in so einer Auseinandersetzung mit dem, was man unter Revolution verstehen will oder heute verstehen könnte, auch mit hineinnehmen. Anfang der spanischen Revolution, als sie noch allein innerspanischer Konflikt war, da gab es vielleicht noch eine ungefähre Waffengleichheit zwischen Arbeiterinnenmilizen mit Flinten gegen faschistische Milizen mit Flinten. Angesichts moderner Militärtechnik, Engels verweist auf die Artillerie und Adorno auf die Atombombe, wird diese Geste der Barrikaden fraglich. Mein Vorschlag ist dahingehend auch zu versuchen, diesen Revolutionsmythos ein Stück weit hinter sich zu lassen. Und ich weiß, dass ich damit auch kontroverses Neuland betrete. Die wesentlichen Punkte dafür, ich habe das gerade kurz übersprungen, das, was die Reformationsrevolten noch getragen hat, nämlich eine klar ausmachbare bäuerliche Klasse mit auch gewissen militärischen Fähigkeiten, das, was auch noch bürgerliche Revolutionen trägt, die aber auch immer davon lebten, dass das Militär irgendwann die Seite wechseln muss. Also es gibt kaum Revolutionen, die tatsächlich gegen das Militär bestehen. Auch das ist Mythos. Da merken schon Marx und Engels und spätestens auch Horkheimer an Adorno, fürs Proletariat trifft es nicht zu. So, die haben nicht diese Voraussetzung, die Marx immer wieder betont, die bürgerlichen Revolutionen siegen, weil erst die Wirtschaft verändert wird und dann die politische Revolution kommt. Und angesichts der Militärtechnik sind eben auch klassische Formen, die es auch im Proletariat noch gab, lokale Aufstände, Barrikadenkämpfe, veraltet. Bringt uns der Begriff Transformation aus der Bedrulle? Damit sind wir in der Gegenwart. Ist ja durchaus so der gebräuchlichere, wenn man gerade auch angesichts von sozialen und ökologischen Krisen, wo auch durchaus im gewerkschaftlichen Bereich Diskussionen geführt werden, inwiefern Lösungsansätze über den Kapitalismus hinausgehen müssten, das vielleicht eher mit Transformation als mit Revolution zu betiteln wäre. Es bleibt immer dabei, jede Theory of Change braucht irgendwie einen lateinischen Ursprung. Das hält sich seit 500 Jahren so. Bei Transformation von lateinisch Transformatio wäre es dann der Vorgang der grundlegenden Veränderung eines politischen Systems und gegebenenfalls auch der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung. Der Begriff hat sicherlich in vielen Ländern nicht diesen Sound, der mit der Nostalgie an die Revolution verbunden ist. Das ist ein Bild, habe ich gefunden auf dem ökosozialistischen Blog in Chile. Ich habe mich mit Ökosozialismus auch eine Weile beschäftigt und gerade den Debatten der letzten 70 Jahre, die in dieser Strömung geführt wurden, über Revolution und Transformation. Dieses Graffiti Transformation Social aus Chile illustriert auch was ich auch selber kenne aus Reisen in Lateinamerika, dass da schon auch ein gewisser Turn stattfindet von einem oldschool-leninistischen Revolutionsbegriff zu einem Transformationsbegriff, den sie natürlich als radikale Transformation versuchen, von dem abzugrenzen, was bei uns Reform heißt. Diese Abgrenzung zu Revolution, die das 20. Jahrhundert ja durchaus noch kannte, würde man vom Standpunkt so einer marxistischen Geschichtsphilosophie durchaus auch kritisch interpretieren können. Es sind, wie gesagt, nicht die führenden kapitalistischen Länder, wo Marx und Engels gewettet hatten, damit wird die Revolution kommen. USA, Frankreich, England. Sondern wir haben hier Bilder von Lenins Oktoberrevolution im damaligen Russland, Maos Revolution in China oder auch noch 1959 in Kuba. Da werden erfolgreiche Revolutionskriege geführt, aber auch wiederum gegen Autokratien und nicht innerhalb von Demokratien. Die Leute scheinen doch eine klare Tendenz zu haben, bei der Wahl zwischen parlamentarischer Beteiligung und Aufstand nicht den Aufstand zu wählen. Das ist auch was man mal anerkennen muss. Und es sind nicht die fortgeschrittensten Länder, sondern es mündet weitgehend in industrielle Transformationen oder auch eine nachholende Modernisierung, wie Robert Kurz das nennt, genannt hat, wie es wahrscheinlich Norbert Ränkle hier in der Reihe auch immer noch nennt. Leuten wie Lenin war das auch klar, dass das, was er macht, die Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweise, vor allem industrieller Produktionsweise, erstmal dann vor allem in der Phase der neuen ökonomischen Politik voranzubringen, um auch diesem Marxstufenmodell gewisserweise nachzueifern. Die anarchistischen Versuche, da bleibe ich halt meistens bei Spanien, so, habe aber in dem Fall nochmal einen Programmentwurf aus dem deutschen Anarchosyndikalismus dazugenommen. Dieser Kerngedanke, wie Rudolf Rocker den 1919 fasst, die Übernahme von einzelnen Betrieben durch die Produzenten selbst, und zwar in der Form, dass die einzelnen Gruppen, Betriebe und Produktionszweige selbstständige Glieder des allgemeinen Wirtschaftsorganismus sind, die aufgrund gegenseitiger und freier Vereinbarungen die Gesamtproduktion und die allgemeine Verteilung planmäßig gestalten im Interesse der Allgemeinheit. Also wenn man so will, so diese Idee auch der Räterevolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist halt auch ein voraussetzungsvolles Konzept, weil es immer noch davon lebt, wir hätten eine Bevölkerung, die mehrheitlich in industriellen Großbetrieben arbeitet, die weiß, wie man das besser verwalten könnte und die daher auch ein Interesse hat, die zu übernehmen. Stand heute, 70-80% der Menschen leben von einer Arbeit in diesem Land im Dienstleistungsbereich. Ich weiß auch nicht, ob die Leute von H&M unbedingt ihre Filiale selber übernehmen und verwalten wollen. Also dieses Facharbeiterwissen, was Marx immer mit Proletariat identifiziert hat, stellt sich natürlich heutzutage nochmal anders dar. Sicherlich auch immer noch unterschiedlich von Land zu Land. Aber das Konzept der Klassenrevolution scheint mir tatsächlich an dem Punkt, ich behaupte nicht, dass es keine Klassen mehr gibt, aber eine revolutionäre Klasse, die bereits über ökonomische Macht und das Wissen verfügt, nur noch Fesseln absprengen zu müssen, das halte ich tatsächlich für ein relativ veraltetes Konzept. Innerhalb der kritischen Theorie ist es früh reflektiert worden, dass es auch Grenzen des Revolutionsbegriffs gibt. Das ist das schönste Bild. Horkheimer mit dem Lampignon. Über 1917 formuliert Horkheimer dann im Exil in den USA, anstatt am Ende in der Demokratie der Räte aufzugehen, kann die Gruppe sich als Obrigkeit festsetzen, also in dem Fall die Bolschewiki, obwohl die Abschaffung der Staaten auf ihrem Banner stand. Das klingt fast ein bisschen naiv idealistisch. Lenin hatte doch versprochen, er wird den Staat abschaffen und dann baut er einen neuen. Ich unterstelle Horkheimer, dass er schon auch sieht, industriell zurückgebliebenes Land, massive militärische Intervention von außen, kaum eine andere Möglichkeit. Letztendlich findet sich tatsächlich dann durchaus, wenn man so will, eine Ähnlichkeit wieder. Denn so wie 1789 die bürgerliche Klasse die Revolution im bürgerlichen Sinne gewann, gewann nach 1970 letztlich eine bürokratische Klasse die Revolution, die dann als Partei quasi stellvertretend für die Arbeiterinnen weitermachen wollte. 1937 fängt Horkheimer dann auch an, in Texten den Revolutionsbegriff tatsächlich zu variieren oder zu verändern. Das ist wenig beachtet, auch in der Forschung zur älteren kritischen Theorie, die ansonsten ja sehr, sehr gründlich ist und Dissertationen über die Kommasetzung bei Adorno produziert. Ich habe das noch wenig gefunden. Wenn ihr Lektüre-Tipps habt, gerne. Auf jeden Fall definiert Horkheimer 1937 dann die kritische Theorie auch nicht mehr als eine der Revolutionen, sondern als eine Theorierichtung, die zur Transformation des gesellschaftlichen Ganzen treibt, womit er sich, glaube ich, auch so bestimmte Engführungen des Revolutionsbegriffs, die ich erwähnt habe, erspart. Transformation definiert er, und das lässt sich durchaus gegen grün-liberale Transformationsdiskurse heute positionieren. Wenn er sagt, im Übergang von der gegenwärtigen zu einer künftigen Gesellschaft soll die Menschheit, also kein bäuerlich-bürgerlich-proletarisches Klassensubjekt, was nur eine Umwälzung, Revolution macht, um sich selbst an die Stelle der herrschenden Klasse zu setzen, sondern die Menschheit soll erstmal zum bewussten Subjekt konstituieren, und zwar sich, und aktiv ihre eigenen Lebensformen bestimmen. Das sind zumindest so Ansätze, wo auch die Geschichtsphilosophie der kritischen Theorie ihren marxistischen Rahmen, ihren marxistischen Background verlässt. Wo dann die Frage ist, lässt sich mit Transformation des Ganzen statt Revolution einer bestimmten Klasse tatsächlich was anfangen? Ich habe bei den anderen Sachen ja auch immer nach historischen Beispielen geschaut, weil ich finde, gerade so eine Reihe zu Geschichtsphilosophie sollte man nicht ganz zu Ende bringen, indem man Geschichte völlig ignoriert. Positive Beispiele in der kritischen Theorie ist schwer. Deshalb bin ich wohlwollend. Der Prozess radikale Transformation in Chile in den 70er Jahren ist einer, den ich in letzter Zeit viel diskutiere mit Leuten, weil ich ihn tatsächlich auch für die Lebenssituation in westlichen Demokratien, die was Verteidigenswertes sind, gerade gegen autoritäre und barbarische Tendenzen, für interessanter finde als Revolutionsvorstellungen, die so eine Art Reenactment von 1917 oder 1936 sein sollen. Zugleich ist mir klar, dass das ein Stück weit noch unbekannter ist. Die Bezeichnungen schwanken auch. Ich glaube, dass dieser Transformationsprozess, wie wir ihn in Chile als Ansatz erlebt haben, zu einem nicht-autoritären Sozialismus, viele Bezeichnungen bekommen hat, aber auch real Elemente verschiedener Veränderungskonzepte bündelt. Bekannt ist immer, die Revolution beginnt an der Wahlurne. Aus diesem Text 1000 Tage Revolution. Die Unidad Popular, also es war das Wahlbündnis, das Salvador Allende 1970 zur Präsidentschaft verholfen hat, hat ein ambitioniertes Regierungsprojekt vor Augen, den chilenischen Weg zum Sozialismus. Erstmalig soll in einem Land der Sozialismus nicht durch Waffengewalt eingeführt werden, sondern über den parlamentarischen Weg. Also da bleibt natürlich die halb positive Referenz, Russland, China, Kuba wären noch durch den Krieg, durch einen anstrengenden Revolutionskrieg sozialistisch geworden. Chile macht es anders. Das ist tatsächlich der Aspekt von Reformation, ich sagen würde, der darin beerbt wird, den parlamentarischen Institutionen einen realen Sinn zurückgeben. Nicht nur, wie Agnoli sagt, in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen Repräsentanten einer kapitalistischen Einheitspartei zu wählen, sondern tatsächlich einen Bruch zu machen. Zweitens, zudem plante die Unidad Popular die Einführung staatlichen und kollektiven Eigentums. Das bedeutete die Nationalisierung der Bodenschätze, insbesondere der Kupferminen, eine Agrarreform. Da lebt tatsächlich auch der Bauernkrieg von 1525 weiter. Die Landfrage ist für die, wir haben 3 Milliarden kleinbäuerliche Menschen auf diesem Planeten nach wie vor. Für die ist der Bauernkrieg auch noch nicht entschieden. Sofern sie bei ausbleibender sozialistischer Weltrepublik noch von Subsistenz abhängig sind. Verteilung von Großgrundbesitz und Verstaatlichung aller Unternehmen mit einem Kapital von über 1 Million US-Dollar. Das sind natürlich Transformationsgeschichten, die sogar im legalen Rahmen bleiben. Eine Enteignung der Kupferminen, genossenschaftliche Aneignung von Grundbesitz. Dritter Aspekt, wo vielleicht das Revolutionäre doch noch weiterlebt, denn Chile ist auch ein Beispiel dafür, worin es sich unterscheidet, zum Beispiel von der russischen Revolution, dass es nicht eine Partei ist, die sich an die Spitze setzt und ein autoritäres Modell durchsetzt. Sondern es gibt zwar die Unidad Popular und die von ihnen initiierte Revolution von oben, andererseits aber auch eine Bewegung der revolutionären Linken als Basisorganisation, die ihre eigene Strategie vorantreibt, und zwar interessanterweise genau nachdem die Allende-Wahlkoalition an die Macht kam. Und obwohl die MIR das UP-Projekt nicht so direkt unterstützte, stand sie ihm dennoch kritisch, aber solidarisch gegenüber. Das ist vor allem eine Praxis, wie es dann natürlich zu Lateinamerika passt, lokale Bauernrevolten, die MIR organisiert hat, wo Land spontan besetzt wird, aber immer auch mit der Hoffnung, die Regierung wird das anschließend legalisieren, was sie in vielen Fällen auch getan hat. Also wir haben dann viel dynamischeres Verhältnis von Basis und Regierung, von Bewegung und Partei in so einem Transformationsprozess, als wir es aus den historischen Revolutionsbeispielen kennen. Auch das nicht zum Nachspielen empfohlen. Wir wissen auch, wie es geendet hat mit dem von der CIA unterstützten faschistischen Putsch zur Beseitigung dieses legalen Weges. Also das ist auch wiederum was Leute wie Marx früher vielleicht sogar klarer wussten als Allende, nur weil man sich selbst demokratisch verhält, heißt es nicht, dass der Feind das auch tut. Inklusive Barrikadenproblemen. Allende stand am Ende mit Maschinengewehr hinter einer Barrikade und Pinochet hat den Regierungspalast mit Kampfjets angreifen lassen. Es ist schwer möglich, sich mit einem Maschinengewehr gegen Kampfjets zu verteidigen. Insofern von diesem Beispiel abschließend noch ein paar Worte zu Perspektiven. Dann habe ich auch meine gute Stunde bald gefüllt. Ich muss die Überschrift vorlesen, weil jetzt auch zu hören war, dass ihr gekichert habt. Die heißt Perspektiven von Refo, Revo und Trafo. Vermute, das ist dem Reim geschuldet. Meine erste These, Transformation ist heute im politischen Diskurs durchwachsen. entweder weitgehend privatistisch, also bei dieser Veranstaltung Wege zum Ökosozialismus ist dann auch ganz schnell die Rede von Transformation durch Postwachstum, also durch kritisches Einkaufen wird die Gesellschaft nachhaltig ökosozialistisch transformiert. Sie bleibt vage, also das System Change, not Climate Change ist zwar eine populäre Parole, es bleibt natürlich weitgehend unklar, was man so einer Klimagerechtigkeitsbewegung, sobald sie Jugendbewegung ist, auch nicht vorwerfen kann. Und es gibt den Versuch, diesen Begriff von rechts ein Stück weit zu besetzen. Also es gibt, das werdet ihr bei einmal googeln schon merken, niemanden, der so viel von ökosozialistischer Transformation spricht, wie die AfD. So, was für die dann halt immer eine Dystopie ist oder eine Ökodiktatur. Ich plädiere tatsächlich dafür, dass man mit diesem Begriff arbeiten kann, gerade in der Perspektive einer kritischen Theorie politischen Handelns, für die wir tatsächlich, das werden diejenigen merken, die sich in diesen Reihen auch seit Jahren damit beschäftigen, noch nicht allzu viele Ansätze haben. Es gibt solche verstreuten Äußerungen, wie das, was ich gezeigt habe, dass Horkheimer ab einem bestimmten Zeitpunkt den Revolutionsbegriff aufgibt und durch Transformationen ersetzt. Angesichts der narzisstischen Barbarei und der danach marginalen Positionen kritischer Theorie in der BRD wird er sich nie gemüßig gefühlt haben, das irgendwie auszuarbeiten. Es sei denn halt in so internen Dokumenten, wo es schöne Tonbandaufnahmen gibt, wo Adorno und Horkheimer sich über die Gründung einer sozialistischen Partei unterhalten und Adorno dann noch viel optimistischer ist, was das angeht. Und Horkheimer immer eher vermutet, das wird zwischen Stalinisten und Sozialdemokraten aufgerieben werden. Herbert Marcuse war in den USA ein Stück weit in der besseren Position, dass er in einem zivilisierten westlichen kapitalistischen Land lebt und sich da auch dann mehr Gedanken machen konnte über tatsächlich eine kritische Theorie des Politischen oder auch Fragen von Organisationen. Das lässt sich jetzt auch gut rückführen, wenig überraschend, auf meine Dreiteilung, die ich euch heute vorgestellt habe, Reformation, Revolution, Transformation. Marcuse definiert Politik als diejenige Praxis, in der die grundlegenden gesellschaftlichen Institutionen entwickelt, bestimmt, aufrechterhalten und verändert werden. Ich glaube, dieser Institutionenbegriff ist da ein sehr zentraler. Also auch die Reformation zielte darauf ab, eine bestehende Institution, feudale und kirchliche, zu verändern. Die bürgerlichen Revolutionen enden alle damit, dass sie neue Institutionen wie zum Beispiel Parlamente durchsetzen und auch das, was innerhalb einer proletarischen Revolutionsgeschichte interessant ist, ist ja immer stark an bestimmten Institutionsvorstellungen orientiert, etwa Horkheimers Betonung, das Interessante an der Oktoberrevolution waren eigentlich die Räte als Institutionen, die so schnell wieder verschwunden sind. diese Schritte, Entwicklung und Gründung von Institutionen, Aufrechterhaltung und Verteidigung von Institutionen und gegebenenfalls Veränderung oder Abschaffung, sind die Punkte, die Marcuse da stark macht. Ich glaube, dass die auch alle ernst zu nehmen sind. Das hängt von der historischen Situation und Gelegenheit ab, ob wir gerade eher demokratische Institutionen auch verteidigen gegen neuen Autoritarismus oder ob wir tatsächlich in der Offensive sind und über Veränderung oder gar Gründung von Institutionen im Transformationsprozess reden können. Dafür braucht es Organisationen. Was letztendlich von der Revolution bleibt, um sie nicht ganz zu verwerfen am Ende dieser Reihe, wäre es eine Idee von Veränderung mit einer starken Konzentration auf Institutionenfragen. Revolution dann aber auch nicht mehr unbedingt als ein plötzliches oder gewaltsames Ereignis und auch befreit von diesem Mythos, drei Tage Barrikadenkampf würden die Menschheit erlösen. Was von der Reformation bleibt, ist die Idee der Entwicklung, wobei auch nicht unbedingt Wiederherstellung gemeint ist. Und meine These ist tatsächlich, dass der Begriff Transformation, diese Aspekte von Reformation wie von Revolte, da wäre das Beispiel Chile ein interessantes, in sich aufheben kann. Ich bin nicht der Einzige, der darauf gekommen ist. Wir finden das sowohl am Anfang des historischen Bogens, den ich heute gespannt habe, wie am Ende. Ich komme also zu meinen letzten beiden Folien. 1525 war es der Michael Geismayer, der war ein Tiroler Bauernführer und hatte unter anderem auch so eine provisorische Verfassung ausgearbeitet für den Fall des Sieges der Reformation, die sogenannte Tiroler Landsordnung. 1526 geschrieben. In Tirol hat sich der Bauernkrieg etwas länger hingezogen und er kombiniert tatsächlich all diese drei Theory of Change, wie ich sie nenne, in diesem kurzen Abriss. Er hat einen Moment von Reformation alter Institutionen da drin, wenn er sagt, es sollten die Priester vom Zehnt unterhalten werden und das Übrige muss armen Leuten gegeben werden, also klassisch die Reformation der Kirche. Es soll im Land niemand Kaufmannschaft treiben, auf das sich mit der Sünde des Wuchers niemals befleckt. Das ist schon tatsächlich eine Revolutionsidee im Sinne von, da positionieren sich Bauern als revolutionäre Akteure für die Abschaffung des Zwischenhandels, des aufkommenden Handelskapitals. Und er hat Transformationsvorschläge, die vor allem auch in diesem Bereich Umverteilung, Aneignung gehen. Zum Beispiel aus Klöstern könne man ja Krankenhäuser machen oder Spitäler. Die Schmölzhütten, Bergwerk und frühe verarbeitende Industrie, sollten zu gemeinen Landshänden eingezogen werden, also da auch Gemeineigentum werden. Transformation von Kirchen und Privateigentum in Gemeinbesitz. Also da finden wir im Grunde schon vor 500 Jahren diese drei Varianten. Institutionenreform, Klassenrevolution und Transformationsprozesse. Bini Adamczak vertritt es heute ähnlich und entwickelt das eben auch aus einer Kritik einer klassischen marxistischen Geschichtsphilosophie. In der Geschichte des Marxismus wurde die Neuverfugung der kommunistischen Gesellschaft zu oft als ökonomischer Automatismus imaginiert. Das wäre dann auch sowas, was in der alten Sozialdemokratie populär war. Die Geschichte durchläuft halt gewisse Stufen und irgendwann kommt man relativ automatisch auf einen möglichst friedlichen, reformerischen Weg in den Sozialismus. Oder als Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist dann eher diese bolschewistisch-voluntaristischer Revolutionsansatz, dass es vor allem auf die entschlossene Kader ankommt, die handeln. Der hier, also von Adamczak unterbreitete Vorschlag, Revolution primär als Transformation, mehr noch als Konstruktion aufzufassen, versteht sich als emanzipatorische Konsequenz dieser historischen Erfahrung. Also wenn wir mit reinem Reformismus schlechte Erfahrungen gemacht haben, muss es nicht immer die Antwort sein, statt dem einen Revolutionsmythos entgegenzusetzen, wo wir beim Blick ins empirische Material merken und auch in der theoretischen Reflexion von Marx bis Adorno, dass Revolution im Grunde ein bürgerliches Konzept ist, mit sehr spezifischen geschichtsphilosophischen Voraussetzungen, dem die proletarischen Revolutionen oder sich als solche nennenden im letzten Jahrhundert tatsächlich nicht gerecht geworden sind. Womit, zumindest für Binyai Adamczak und mich, Transformation eigentlich der bessere Begriff fürs 21. Jahrhundert wäre. Ausgehend von der Erkenntnis, das ist eine sehr alte, schon von Hegel, die Revolution kann auch in Barbarei umschlagen und Raserei werden, wenn sich eine befreiende Gesellschaft nicht auch neue Institutionen gibt, wofür nicht unbedingt eine revolutionäre Klasse einstehen muss, sondern auch einem Transformationskampf als Kampf um neue soziale Formen und Institutionen gedacht werden kann, ähnlich wie Horkheimer das 1937 formuliert. Was die kritische Theorie will, ist die Transformation der Lebensformen der Menschheit. Zu diesen Lebensformen gehören verschiedene. Ich komme zum Schluss. Mein Vorschlag stilistischer Art ist tatsächlich, Transformation so zu schreiben. Also auch das ist natürlich wieder das Spiel mit dem Lateinischen in den letzten 500 Jahren, als Transformation überschreiten bestehender sozialer Formen, eher als Prozess denn als Revolutionsereignis. Beim Hegel-Schorsch sind es die folgenden drei, wo er sagt, das Vernünftige der bürgerlichen Gesellschaft besteht darin, dass sie Menschen in Familien erzieht, für den Markt und die Gesellschaft fähig macht und diese unterschiedlichen Sphären sich im Staat als Orten, Ideen, als Weltgeist auf Erden wiederfinden. Im Grunde sind das die Formen, an denen sich seit Hegel kritische Theorie von Marx beginnend an abarbeitet. Mit unterschiedlichen Vorschlägen, die aber, finde ich, mit transformativ ganz gut gefasst sind. Bei Frigga Haug ist es die feministisch verstehende Utopie einer Abschaffung der Geschlechter. Sie setzt es noch analog zur sozialistischen, einer Abschaffung von Klassen. Sie sagt, strukturell wäre es an der Zeit, die unterschiedlichen menschlichen Belange, für welche jetzt die einzelnen Geschlechter stehen und die als getrennte Bereiche gewöhnlich wahrgenommen werden, zusammenzufügen. Also eine neue Verfassung, eine Neukonstitution von Reproduktionsverhältnissen, was auch nicht von der Frage Transformation und Institutionen zu lösen ist. Beim Markt hat der Marx früh gemerkt, dass der Markt die liberalen Versprechen des Wohlstand für alle nicht einlöst. Äußert sich da relativ wenig zu, ist aber auch selbst noch im Fetischkapitel, was er dann gerne als das Kritischste aus dem Kapital herausgezogen wird, der Meinung aller Mystizismus der Warenwelt, welche Arbeitsprodukte auf Grundlage der Warenproduktion umnebelt, verschwindet daher sofort, sobald wir zu anderen Produktionsformen flüchten. Die Rolle des Staates, auch in den historischen Revolutionen, die ich angerissen hatte, mit den extremen Stalinismus in der Sowjetunion, Anarchokommunismus in Spanien, ist wahrscheinlich das beliebteste Streitfeld, wobei bürgerliche Revolutionen eben dazu neigen, Staaten zu gründen, während die kritische Theorie sehr enttäuscht davon war, dass die Oktoberrevolution sich da diesem Vorbild gemäß verhalten hat oder verhalten musste. In seinem Buch zum Sowjetmarxismus findet Marcuse dafür eine ganz schöne Formulierung, wenn er sagt, 1958, solange der Staat eine von außen auferlegte, unabhängige Macht bleibt, können sich die persönlichen Beziehungen nicht in eine Res Publica, also in eine Republik, auflösen. Ich finde es vor allem interessant, weil er nicht mit so einem englischen Optimismus vom Absterben des Staates spricht, das passiert von selber, aber auch nicht mit so einer anarchistischen Ungeduld von der Zerschlagung des Staates, sondern von der Auflösung des des Staates in einer Republik. Wobei mit Republik natürlich immer konnotiert sind, es braucht im Prozess der Transformation neue Institutionen. Ich finde auch für alle drei formenüberschreitenden Überlegungen, Abschaffung der Geschlechterrollen, Flucht in neue Produktionsformen, die eben im Unterschied zur bürgerlichen Revolution nicht vorher entstehen im Kapitalismus, oder auch Auflösung von Staaten in Republiken, ist nicht dieser alte Streit, dieses alte Begriffspaar Reformation, Revolution die beste Art, das zu denken, sondern tatsächlich Transformation im Sinne einer Neukonstitution von Institutionen, wofür uns gerade jegliche gesellschaftliche, organisatorische Macht fehlt. Ich hatte ja vorher auch betont bei meinem Vorschlag, wo lässt sich bei Marcuse anknüpfen für eine kritische Theorie der Politik. Es gibt nicht nur die Abschaffung und Gründung von Institutionen, sondern auch die Verteidigung und Aufrechterhaltung. Aber letztendlich ist Institutionen der relevante Begriff, wenn man davon ausgeht, dass sich eine relativ freie oder noch befreitere Gesellschaft eben auch organisieren muss. Und deren Veränderungsprozess transformativ tatsächlich besser zu denken ist, genau in diesen Begriffen, wie Haug, Marcuse und Marx das skizzieren, nämlich als prozesshafte Begebenheiten, die vielleicht auch mit einer Pluralität von Akteuren zurechtkommen müssen. Und das ist natürlich auch eine Pointe zur Geschichtsphilosophie am Ende, eben keine geschichtlichen Garantien auf ihrer Seite wissen können, wie es vorher konstruiert wurde. 1520 von Münzer bei der bäuerlichen Reformation, Gott will es. Oder im 19. Jahrhundert von Marx, so wie die Bürgerklasse es getan hat, wird es die Arbeiterklasse auch tun, hat sie nicht. So, wenn man diese Konzepte dann auch eben gerade von der geschichtsphilosophischen Notwendigkeit befreit und auch von den kitschigen Aspekten des großen Ereignisses und der Barrikadenkämpfe, die ohnehin militärisch veraltet sind, tun wir uns wahrscheinlich mit Diskussionen über gesellschaftliche Transformation, in dem Sinne, wie Horkheimer das 1937 vorschlägt, einen größeren Gefallen und gewinnen einen größeren Realismus, als mit dem Festhalten an dem doch etwas antiquierten Begriff der Revolution. Zumindest was moderne westliche Gesellschaften angeht. Vielen Dank.